Jochen Mahnke, Wolfgang Forrester. Angela, Monika Hessenberg-Weniger. Herr Seeger, Bernd Birkhahn. Cornelia Mahnke, Helga Uthmann. Der Taxifahrer war Heinz Weißmantel, Herr Krüger vom Segelclub, Klaus-Dieter Klausnitzer, die Putzhilfe Frau Schmidtgen, Elisabeth Scherer. Und ferner hörten sie Ursula Burg, Stefanie Burkhardt, Katja Wittig und Birgit Schneider. Die Technik hatten Gabriele Neugroda und Erhard Hafner, die Regie Heinz-Wilhelm Schwarz. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 9. Oktober 1982 im Westdeutschen Rundfunk.